WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute auch wieder. Und das bedeutet, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Otzan. 29, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Habe ich das richtig ausgesprochen, Otzan? Ja, das passt. Sehr gut. Otzan, weswegen rufst du an? Ja, bei mir geht es um das Thema Hochzeit und Ehe und um gewissermaßen Doppelmoral oder beziehungsweise Doppelleben. Mhm. Ich habe jetzt in einigen Wochen eine Hochzeit bevorstehen mit einer Person, die ich sehr liebe. Also du wirst heiraten? Ich werde heiraten, mhm. Genau. Mhm. Das Problem ist nur, also wir sind jetzt seit sehr vielen Jahren zusammen und es funktioniert alles sehr gut. Wie viele Jahre? Und, ja, fast jetzt ein ganzes Jahrzehnt. Oh. Mhm. Genau, und das Problem bei mir ist nur, dass ich in all diesen Jahren immer ein Doppelleben geführt habe. Du hattest andere Frauen? Genau. Wie viel? Ich kann es wirklich nicht zählen, ich habe es auch nie gezählt. Ich weiß nur, dass es von Anfang an so war. Mhm. Genau. Warum? Ich kann dir das nicht sagen. Auf der anderen Seite gehöre ich zu den Menschen, die diese Liebe und Geborgenheit sich wünschen und ich auch diesen Wunsch oder diese Sehnsucht jetzt bei meiner zukünftigen auch gefunden habe, mhm. was ich auch nicht missen möchte. Mhm. Auf der anderen Seite war es bei mir immer so, dass ich auf Gelegenheiten im Leben niemals verzichten wollte. Das heißt, die Sexualität hatte ich rausgetrieben. Ja, so ja. Muss man sagen, wahrscheinlich. So, ja, also schlussendlich, so hart es klingt, ja. Was waren denn das für Beziehungen? Waren das wirklich nur schnelle, eine Nacht Sexbeziehungen? Nein, also, also da kommt jetzt hinzu, dass ich da sehr auch strategisch immer vorgegangen bin. Das heißt, ein zweites Mobiltelefon, also quasi eine zweite Telefonnummer gehabt habe, mhm. Affären eingegangen bin, die mehrere Wochen, mehrere Monate auch gedauert mhm. haben. Das heißt, ich habe nicht nur eine Person betrogen, sondern auch wirklich mehrere. Das heißt, in diesen anderen Frauen, mit denen du dann einige Monate zusammen warst, denen hast du auch vorgegaukelt, dass du solo bist? Ich habe immer dieselbe Masche gehabt, dass ich der Typ bin, der jetzt aus einer langjährigen Beziehung heraus draußen bin und quasi diesen diese Rehaugen-Taktik. Aber du hast gesagt, dass du aus der langjährigen Beziehung raus bist. Genau. Hast du gesagt. Genau. Hm. Genau. Lebst du mit deiner zukünftigen Frau schon lange zusammen in einer Wohnung? Nein, das nicht. Ja, bei uns kam immer hinzu, dass wir wegen unseres Studiums immer wieder und jetzt auch wegen dem Job immer wieder Fernbeziehungen vollziehen mussten. Und dann ist dir das entgegengekommen. Das hat das Ganze vereinfacht. Vereinfacht in dem Sinne, ja. Ja. Ja. Was war in all diesen Jahren mit deinem Gewissen? Mit meinem Gewissen? Mit deinem Gewissen, ja. Also am Anfang hatte ich große Probleme damit und mit der Zeit habe ich mir das immer so schön geredet, sofern sie es nicht erfährt oder nicht weiß, habe ich ihr nicht wehgetan. mhm. Und mit dieser Logik ist es mir dann immer leichter und leichter gefallen und es hat sich dann dahingehend entwickelt, dass es schon Routine wurde und dass es dass nach einem Seitensprung überhaupt nichts mehr bei mir, also da konnte niemand irgendwas bei mir erahnen. Da konnte ich mich wirklich heute hier im Seitensprung und morgen morgen bei meiner Verlobten. Also das hat niemand. Du hast das so professionell organisiert, dein Leben, dass man dir das auch wirklich nicht hauchdünn angemerkt hat. Genau, also bei mir ist es so, ich neige dazu, immer alles zu organisieren, und da hat quasi diese Eigenschaft in meinem Leben oder diese Charaktereigenschaft in meinem Leben dazu geholfen, dass ich in dieser moralisch verwerflichen Hinsicht diese Sachen so professionell organisiert habe, dass wirklich niemand davon... Es gibt auch keinen guten Freund, der das weiß? Doch, also ich habe einen besten Freund, der davon weiß, der immer noch dagegen ist, dass ich jetzt in einigen Wochen dann auch heirate. Mhm. Aber du bist ja auch immer Gefahr gelaufen. Gut, ihr wart studienmäßig getrennt, aber dennoch hätte dich ja irgendwo in dem Ort, wo du lebst, in der Stadt, jemand sehen können mit einer anderen Frau und hätte das deine Freundin erzählen können. Das stimmt. Die Gefahr war immer da. Das Risiko bist du eingegangen. Also ich habe das immer so gemacht, dass wenn ich eine andere Frau kennengelernt habe, also erstens natürlich mit der zweiten Handynummer und zweitens dann immer mit einem anderen Namen und drittens niemals in der Öffentlichkeit irgendwie rumgeknutscht oder rumgemacht oder irgendwas in der Art, sondern wirklich immer alles diskret vollzogen und immer mit Ausreden bei der Affäre benutzt, das dann auch plausibel war. Wie war denn in den letzten Jahren der Sex mit deiner Freundin? Okay, ja, ich verstehe. Nicht so, also, wie du dir das wünschst. Der Sex war jetzt nicht immer so, wie ich es mir gewünscht habe. Klar. Aber auf der anderen Seite hat sie immer versucht, mir jeden Wunsch zu erfüllen. Okay, das ist ihr Bestreben, aber bei dir ging es eben nicht innerlich so ab wie bei ihr. Nein. Warum willst du sie jetzt heiraten? Es ist dieses Schuldgefühl. Aus Schuldgefühl heraus willst du sie heiraten? Um das wieder gut zu machen, was du mies gemacht hast? Ja, im Grunde genommen ja. Das ist ein komisches Konstrukt. So habe ich es auch noch nie gehört. Ja, also es ist so, wir haben vieles einander zu verdanken. Sie hat mir einiges zu verdanken in ihrem Leben. Ich habe ihr einiges zu verdanken im Leben. Und das hat auf die Jahre hinweg sehr gut funktioniert. Weißt du, Ozan, kann ich es nicht verstehen, dass du dieser Frau, wenn du die scheinst du offensichtlich zu lieben oder sehr zu respektieren oder zu achten. Das ist so, ne? Ja, und ich möchte ihr unter keinen Umständen wehtun. Ja, aber das tust du ja schon niemals. Seit 10 Jahren. Ja, also niemals. Ich möchte ihr nicht wehtun und das ist so eine Art... Aber warum hast du es denn überhaupt dann getan, wenn du ihr nicht wehtun möchtest? Denn letztendlich hast du ihr, sie weiß es nur noch nicht, aber glaubst du mir, über kurz oder lang wird es sowieso rauskommen. Ja, das Problem ist, ich habe, also wie schon gesagt, ich habe mir das, also am Anfang hatte ich damit Probleme und wirklich große Gewissensbisse, aber schlussendlich... Du hast es dir so hingebogen für dich. Stell dir vor, sie würde das jetzt erfahren. Ja. Was für eine Katastrophe für das Mädel. Ja. Die hat 10 Jahre... Wann hast du angefangen, nachdem du mit ihr zusammen warst, wann hast du angefangen, sie zu betrügen? Nach wie vielen Monaten oder Jahren? Nach 2 Wochen. Ja. Boah, ist das krass. Ja. Jetzt frage ich dich, warum du mich hier anrufst und mich in aller Öffentlichkeit fragst, was ich dazu denke. Warum hast du angerufen? Schlussendlich möchte ich einfach nur eine moralische Rechtfertigung für mein Verhalten. Ja, dazu gleich. Aber dir ist ja völlig klar, dass man dich auch an der Stimme erkennen kann. Und dass die große Gefahr besteht, dass irgendjemand das hört, der dich kennt und deine Freundin kennt und es deiner Freundin sagt. Ja, das ist... Das ist so. Das ist auch immer eine Gefahr, ja. Ja, das ist eine Gefahr. Ja, aber das... keine Ahnung, Ich weiß nicht, ob du meine Sendung und mich schon eine Weile kennst und verfolgst. Kenn ich, ja. Dann kann dir ja auch klar sein, dass ich dir nicht sage, Mensch, Ozan, du bist ein toller Hengst. Nein, das möchte ich nicht hören. Na eben. Nee. Ja. Das ist natürlich, was du da gemacht hast, wenn man das objektiv, moralisch betrachtet, unter aller Sau. Da gibt's ja gar kein Wort mehr für. Natürlich. Und letztendlich muss ich es ja gar nicht formulieren. Es ist so, als wenn deine Freundin das auch 10 Jahre gemacht hätte und du das dann erfährst. So ist das. Ja. Da würde das für dich die Welt einbrechen und du wirst den Glauben an die Frauen verlieren, wahrscheinlich. Ja, das bin ich mir auch immer bewusst, Domian. Deswegen ist jetzt die Frage, ob du dich jetzt auch noch per Ehe mit dieser Frau verbindest. Du machst es ja nur noch schlimmer. Denn ich könnte fast schwören, dass du dein Verhalten nicht ablegst. Du wirst es immer und immer wieder machen. Wenn du es 10 Jahre gemacht hast, ist da so ein starker Trieb und das ist so ritualisiert, dieses Verhalten schon in dir, du wirst es auch weitermachen. Und dann? Du genießt auf der einen Seite die Behaglichkeit einer Beziehung. Die Frau ist nett, du magst die, ihr habt viel miteinander durchgemacht und so weiter. Aber du nimmst dir auf der anderen Seite die Freiheit heraus, einfach die Sau rauszulassen. Aber das geht nicht. Das ist nie ein gutes, klares Leben, wenn man so lebt. Wenn du nur die Sau rauslässt, hätte ich ja gar nichts gegen. Okay, mach es. Aber nicht, wenn du letztendlich in der festen Struktur einer Beziehung bist. Ja. Ich weiß nicht, wie du überhaupt da stehen könntest und heiratest mit all diesen ganzen Sachen im Hinterkopf. Ich würde mich in Grund und Boden schämen an deiner Stelle. Ich weiß ehrlich gar nicht mehr gesagt, was man da jetzt machen sollte. Du kannst dem Mädchen nicht die Wahrheit jetzt sagen. Dann ist das für die wahrscheinlich eine Megakatastrophe. Ja. Das Sauberste wäre, wenn du dich trennen würdest von ihr. Das wäre das Sauberste. Und erspar ihr den Schmerz, ihr das nachhin. Mein Gott, stell dir mal vor, du erzählst ihr, dass du 2 Wochen, nachdem ihr zusammen wart, vor 10 Jahren angefangen hast, fremd zu gehen und du kannst die Frauen gar nicht mehr auflisten. Das ist eine Atombombe, ist das. Das stimmt. Ja. Ich kann ja gar nicht mehr sagen. Ich kann nur sagen, ordne dein Leben. Du lebst in einem ungeordneten, verlogenen Leben. Für dich verlogen. Und ich glaube auch, dass es für dich letztendlich nicht gut ist, weil du... Nein, es ist so sehr belastend. Und ja, total. Weil immer wieder hoch, natürlich. Glaube ich, ja. Weil du auch völlig schizophren lebst. Und ich spüre das ja schon, dass du auch eine ganz andere Moral in dir hast, gegen die du aber ständig verstößt. Und das zermürbt einen ja auch. Natürlich. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt bei dir angerufen habe. Es ist so, objektiv betrachtet, also von außen hört sich das so an, dass ich ein sehr, sehr schlechter Mensch bin, ohne Morale, ohne Prinzipien. Nein, ich habe nicht gesagt, dass du ein schlechter Mensch bist, überhaupt nicht. Wir haben nur über diese Sache jetzt geredet. Ja, also es geht wirklich darum, dass ich da nicht mehr weiter weiß und ich habe das auf die Jahre hinweg so vollzogen, dass es irgendwie geklappt hat, aber jetzt merke ich, dass das Ganze Richtung annimmt. Ich glaube, es hilft auch nur noch eine radikale Lösung, ein radikaler Schnitt. Einen Schnitt habe ich vorgeschlagen. Dein bester Freund sagt auch, du sollst nicht heiraten, denn der beste Freund kennt dich 1000-mal besser als ich. Ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, Ozan. Ich kann dir wirklich nie mehr sagen. Ich finde, dass du das auf jeden Fall sofort dein Leben neu strukturieren solltest. Wie das dann aussieht für dich, weiß ich nicht. Aber mach das nicht mit diesem Mädchen so weiter. Tu ihr das nicht weiter an. Wahrscheinlich ist das Beste, rauszugehen aus der Beziehung. Also, aber das ist leicht gesagt als getan. Also die Atombombe, die du als Metapher benutzt hast, passt sehr gut. Also falls sich das ganz platzen lässt, dann ist es dann gleicht es wirklich einer Atombombe. Ja, ja. Und deswegen gibt eigentlich kein Zurück mehr für mich. Ja. Ihr müsst das Gespräch jetzt beenden. Ich habe gerade gesehen, wir unterhalten uns schon sehr, sehr lange. Ja. Aber ich habe auch jetzt letztendlich nichts Konkretes Neues mehr zu sagen. Nee, das passt schon. Jetzt musst du sehen, was du damit machst. Alles klar. Danke. Entscheide richtig. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Ciao. Jennifer ist 30. Guten Morgen, Jennifer. Ja, guten Morgen. So, guten Morgen. Jetzt sind wir beide dran. Ja, richtig, genau. Um was geht's bei dir? Ich möchte gerne das Thema HP-Virus. HP-Virus? Was ist HP-Virus? Genau. Das weiß ich leider nicht genaue Bedeutung. Feigwarzen zum Beispiel. Es gibt doch diesen Impfstoff für junge Mädchen ab dem 12. Lebensjahr, sich gegen diesen HP-Virus, der auch Gebärmutterhalskrebs verursacht, sich impfen zu lassen. Ah ja, ja. Und ich selber lebe seit 18 Jahren damit. Du lebst seit 18 Jahren mit diesem Virus? Ja, genau. Und welche Auswirkungen hat der Virus auf deinen Körper? Ich habe jetzt seit circa 2 Jahren richtig Probleme in dem Teambereich mit Feigwarzen. Auch schon 3 OPs hinter mir und ja, kämpfe da immer noch mit. Wie sehen diese Feigwarzen aus? Die sehen aus wie so Feuchtwarzen. Also man kennt ja auch, manchmal hat man diese Warzen ganz normal an den Händen und die sehen manchmal so ein bisschen Kohlkopfmäßig aus. Also ja, gibt es verschiedene Größen von Steckkopfnadelgröße bis ganz groß, bis Eurostück habe ich gehört. Habe ich Gott sei Dank noch nicht gehabt. Wie groß sind die bei dir? So Stecknadel. Und wie viele hattest du jetzt schon? Ja, bei der ersten OP waren es um die 25 Stück. Oh ja. Das war aber auch der Nachteil, weil ich habe was festgestellt, ich wusste jetzt nicht genau, was das ist, bin sehr spät nach dem Arzt gegangen, wollte es auch nicht wahrhaben und bis zur OP halt auch nochmal 4 Wochen verstreichen lassen. Dann hat es halt nochmal sehr gut gestreut, ne? Und war danach halt auch dementsprechend sehr schmerzhaft. Ne? Soweit ich informiert bin, wenn ich mich recht erinnere, kann man das zwar OP-mäßig immer wieder lindern, aber man kann es nicht heilen. Richtig, genau. Ja. Das ist mein Problem. Und es gibt auch kein Medikament, welches diesen Virus platt macht. Nee, den hat man drin. Mhm. Also den werde ich auch nie wieder los. Wie gesagt, nur diese Impfung würden halt helfen, aber weil ich den schon habe, lohnt sich das nicht. Diese OP. Holt man sich diesen Virus beim Sex? Normal in der Regel beim Geschlechtsverkehr. Ja. Ich habe mir den damals mit 12 Jahren eingefangen, weil da hatte ich meine allererste OP und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch Jungfrau und habe dann auch mit meiner Gynäkologin hin und her philosophiert, wo das herkommen könnte. Sie sagte wohl, ganz geringer Teil kann sich anstecken halt über Toilette. Ja. Also über eine unreine Toilette oder durchs Wasser oder auch durch Handtücher. Das hat mir ein Arzt auch mal erzählt, dass man auf einer sehr verschmutzten Toilette sich das unter Umständen holen kann, wenn man in Berührung kommt. Genau, und da vermuten wir, dass ich das daher habe. Nun ist man ja, wenn man Träger dieses Virus ist, ist man ja infektiös. Ja. Das heißt, du kannst andere Menschen anstecken, wenn sie mit dir in intimem Kontakt sind. Genau, genau. Hast du schon Leute angesteckt? Nein. Nein, ich lebe jetzt selber seit ein paar Jahren in einer Beziehung. Und mir wurde gesagt, die Ansteckungsgefahr ist dann wirklich nur groß, wenn ich halt momentan diese Feigwarzen habe. Also wenn bei mir der Verdacht ist, dass ich es habe, habe ich auch keinen. Aber wenn die so klein sind, erkennt man die ja vielleicht am Anfang gar nicht ganz genau. Das Traurige ist, ich habe mittlerweile echt die Übung raus, die schon sehr früh zu ertasten. Ach so. Wo sogar ein Gynäkologe noch sagt, da ist nichts. Ne? Wie geht denn dein Partner damit um? Ist der nicht in ständiger Angst, sich dann doch irgendwie anzustecken? Nee, ich muss sogar sagen, er ist ruhiger in der Hinsicht als ich. Also er hat sich auch testen lassen, er hat nichts. So ein richtiges Sexualleben haben wir jetzt auch nicht, ne? Also leben dann eher abstinent. Ah ja, und das liegt daran? Das liegt daran, ja, ich kann auch nicht. Also das macht mich sehr fertig, ne? Das heißt, du hast gar keine Lust auf Sexualität? Lust hätte ich schon, aber so dieser Gedanke, dass da was sein könnte, dass ich ihn anstecken könnte und auch jetzt, wenn man mit Kondom verhütet, dass es mal kaputt geht oder da wird nicht richtig, ne? Weil ein 100%iger Schutz dagegen wird ja auch nicht, ne? Also die Angst ist dann schon doch sehr da. Sind diese Feigwarzen im inneren Intimbereich Oder außen, im Außenbereich auf der Haut? Ich habe es auch schon am Muttermund gehabt. Mhm. Also da wurde was weggelasert, ob das jetzt Warzen waren, konnten sie mir jetzt halt nicht hundertprozentig sagen. Tun die Feigwarzen weh, wenn sie ausgebrochen sind? Nee, das juckt dann nur ein bisschen und dann, ja. Und das war's. Aber weh tut es nicht, das war's, ja. Also mir tun sie jetzt nicht weh. Wenn man sich jetzt nicht hätte chirurgisch entfernen lassen, was wäre dann gewesen? Ja, ich habe dann immer nach OP danach, wurden mal welche vergessen oder ich habe es dann neu gekriegt, dann habe ich immer Condilox gekriegt, das ist so eine hochlösende Säuremittel. Mhm. Und war dann fristig immer Ruhe, durfte man nicht täglich drauf machen, alle 2-3 Tage. Und ja, dann waren die wieder weg, dann waren sie wieder da. Dann war halt wieder nur OP. Ja, jetzt hatte ich dann mal im Internet andere Alternativen gefunden, aber da raten mir die Gynäkologen halt von ab, ne? Teebaumöl oder was es da sonst, Vereisung gibt. Ach so. Und die sagen halt, die Laser-OP wäre die super Variante schlechthin, wovon ich mittlerweile denke, naja, es muss was anderes geben. Ne? Ja. Aber du bist so nicht groß weiter in der Recherche gekommen im Netz, was es eventuell noch geben könnte. Ja doch, ich habe wohl sehr viel im Internet gegoogelt, habe nach Selbsthilfegruppen geguckt. Mhm. Also schreiben auch sehr viele Leute im Internet, dass sie die Probleme auch haben. Mhm. Die einen sagen dann, die haben es dann echt wirklich mit Teebaumöl versucht oder mit Vereisung und so. Aber so richtig Infos darüber im Netz habe ich jetzt nicht gefunden. Mhm. Deswegen hatte ich auch schon... Wenn du jetzt nicht auf eine alternativmedizinische Methode zurückgreifen würdest, das heißt, du hast das ganze Leben dann damit zu tun. Ja. Weil man eben keine Therapie kennt bisher, keine Heilungsmöglichkeiten kennt. Genau. Besteht die Gefahr, dass die Feigwarzen sich noch weiter auf andere Bereiche des Körpers ausdehnen? Eigentlich nicht. Nee, die können wohl im Afterbereich noch auftreten. Wie gesagt, weil das dann halt Feuchtwarzen sind, bleiben die halt größtenteils wirklich in dem Teambereich. Mhm. Ich habe die wohl schon mal bei anderen Menschen so mal unter der Achsel gesehen oder so. Ich weiß nicht, ob das die gleichen sind, sehen aber so ähnlich aus. Mhm. Nee, also sagen sie wohl auch. Ja, es ist natürlich auch die Sorge, dass dadurch mal Krebs zustande kommt, Gebärmutterhalskrebs. Meine Gynäkologin zwar bei diesem Typ von HP-Virus nicht, aber naja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber das ist schon für eine junge Frau, du bist 30 Jahre alt, ist das schon eine enorme Lebenseinschränkung, finde ich. Du verzichtest irgendwie auf Sexualität, weil du Angst hast, jemanden zu infizieren und wahrscheinlich ist man auch ein bisschen verspannt, wenn man da unten rum immer so seltsame Sachen hat. Ja, man ekelt sich vor sich selber. Ne? Ja. Und man ist immer wahrscheinlich in Anspannung und guckt nach, ist was Neues gekommen. Ja. Ne? Ja. Das ist das ständige Thema. Jennifer, ich vermute mal, dass du auch angerufen hast, um vielleicht hier unser Publikum zu fragen, ob jemand Ideen hat. Ja, richtig, genau. Also ganz wichtig ist, wir werden dir nicht, wir werden dir nicht weiterhelfen können, aber das Publikum kann dir weiterhelfen. Gedacht. Ja, das ist super. Ja, das ist ja nun gar nicht so selten. Das hört man ja immer wieder, dass Leute Feigwarzen haben. Und das ist alarmierend, wenn man das hört, von dir jetzt auch, weil das eine üble Erkrankung ist. Mhm. Wer eine Idee hat, eine relativ seriöse alternativmedizinische Idee, was man machen kann, dann schreibt uns doch bitte an domian@wdr.de. Ruft nicht an, sondern schreibt, mailt uns domian@wdr.de und wir geben es dann gerne an Jennifer weiter. Das wäre super. Das kann ich dir anbieten, Jennifer, in der Hoffnung, dass irgendwas Interessantes kommt. Ja. Ja. Ja. Drücken wir die Daumen, dass was Gutes kommt. Ja, super. Okay, wenn ich was hab, melde ich mich nochmal. Genau, und alles Gute wünsche ich dir. Ja, super, danke schön. Jennifer, tschüss, ciao. Tschüss. 1.24 Uhr, ihr Lieben, und hier ist unser Thema morgen. Morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, ich bin außergewöhnlich und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die mit voller Überzeugung von sich sagen, ja, ich bin außergewöhnlicher Mensch, ich bin sehr schön, sehr attraktiv, ich bin sehr reich, ich bin vielleicht sehr intelligent, überintelligent. Ich möchte mit Leuten sprechen, auch die sich vielleicht aufgrund ihres Charakters sehr beeindruckend finden. Die sagen, ich bin irgendwie ein cooler Typ und das finden andere auch und ich kann sehr gut mit mir so leben. Dann gerne mit Leuten, die ein besonderes Talent haben. Das kann ein künstlerisches Talent sein, es kann aber auch ein mediales Talent sein. Vielleicht seid ihr ein Medium und habt Lust, mit mir zu sprechen. Ich möchte gerne mit Leuten reden morgen, die außerhalb der Norm leben, vielleicht ein ganz ungewöhnliches Leben führen oder auch die eine ganz ungewöhnliche Sexualität praktizieren und infolgedessen sagen, ich bin außergewöhnlich. Wer von euch sagt, ich bin außergewöhnlich? Und wer von euch mag mir morgen davon erzählen? Ich bin sehr gespannt morgen auf viele außergewöhnliche Leute. Mailt uns bitte unter domian@wdr.de oder ruft uns morgen vor der Sendung ab 0 Uhr an oder gerne dann natürlich auch während der Sendung. Ich bin außergewöhnlich. Thema morgen. Hier ist Irmgard 76. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo. Hallo Irmgard. Ich bin die Tochter. Ich heiße ja auch Irmgard. Von der Irmgard. Du bist die Tochter von der Irmgard. Ja, genau. Was also, immer das auch heißen mag, aber egal. Ja, es ist so. Wir sind halt vom Schicksal her sehr gebeutelt. Angefangen hat es, weil sich mein Neffe das Leben genommen hat, weil er... Wer hat sich das Leben genommen? Der Neffe. Der Neffe? Mein Neffe. Mhm. Der Enkel meiner Mutter. Ja. Und zwar, weil er schizophren wurde und... Diese Stimmenkrankheit hatte, die Stimmen waren eben nicht mehr einzudämmen, die waren wurden immer schlimmer. Er hat sich auf der Autobahn das Leben genommen. Auf der Autobahn, das heißt, wie hat das gemacht? Ja, er ist in die, auf der Autobahn rumgelaufen und hat die Brückenpfeiler besprüht mit seinen Gedanken. Und er wollte eben nicht mehr leben. Ja, und dann hat er sich vor ein Auto geworfen, oder wie? Ja, er ist direkt in die Autos reingerannt. Wie alt war er? 18. 18. Wann war das? Das war 2008. Ja. Am 28. Februar. Ja. Ja, und seitdem sind wir halt auch psychisch sehr angeschlagen. Sind zwar in Betreuung, also immer mal wieder in Gesprächstherapien. Du sagst, wir sind angeschlagen. Wer ist wir? Meine Mutter und ich und eigentlich die ganze Familie. Jetzt muss ich mal fragen, deine Mutter und du bist 76. Meine Mutter ist 76, ich werde 56. Ach so, jetzt verstehe ich. Das hat sie nicht gebeten, sprich doch lieber du. Ah, jetzt löst sich die Sache auf. Also du bist 56. Ja. Und du bist die Tochter. Ja. So, jetzt kapiere ich das auch mit Mutter und Tochter. Ja, und dann geht's weiter. Wir waren eigentlich ziemlich allein, außer dass wir halt... Also von der Familie war auch nicht sehr viel Halt da. Die haben alle selber Probleme und konnten wir nicht sehr belasten damit. Wie nah stand euch denn der Neffe? Ja, ich war seine Tante. Und ja, wir waren wichtige Bezugspersonen von ihm. Mhm. Und wir dachten halt immer, weil er so viel Vertrauen zu uns hatte, wir könnten ihm helfen. Mhm. Also, War das schon ein sehr enges verwandtschaftliches Verhältnis? Ja, es war ein sehr enges Verhältnis. Nicht nur so Neffe und Tante kann ja auch sehr locker sein. Ja, wir waren immer wieder in telefonischem Kontakt oder auch wenn er in der Klinik mal war, haben wir ihn gesucht. Hat er denn mit dir auch damals über sein Leiden oft gesprochen? Über seine Probleme, aber nicht über die Stimmen. Er hat nie über die Stimmen gesprochen? Nein, er hatte nur das Gefühl, er fühlt sich so klein wie ein Pinocchio, der nichts kann. Und eigentlich war er mal überintelligent. Mhm. Woher weißt du denn dann überhaupt, dass er Stimmen gehört hat? Das hat er zu meinem Bruder gesagt. Ja. Hat er noch Näheres erzählt, was die Stimmen ihm gesagt haben? Ja, nur, dass sie sehr schlimm sind. Und dass die Stimmen gesagt haben, er soll sich immer wieder sagen, er soll sich umbringen. Mhm. Nun ist das ja eine furchtbare Form der Selbsttötung. Ja. Er ist auf der Autobahn irgendwie vor ein Auto gelaufen, was ja natürlich auch wieder schlimm für den Autofahrer war. Ja, natürlich. War der Neffe sofort tot bei dem Unfall? Ah, das wissen wir nicht. Ich hoffe es. Aber er hat auf jeden Fall dann nicht mehr lange danach gelebt. Nein. Hm. Wer hat euch das dann gesagt? Wie mein Bruder kam zu uns. Nun war das im Jahre 2008. Ja. Das ist ja schon sehr lange her. Ja. Also sehr lange ist es noch nicht her, aber es ist schon eine ganze Weile her. Dennoch seid ihr so sehr damit noch beschäftigt. Ja. Mit diesem Schock. Ja. Kannst du das auch. Und jetzt kam der nächste Schock. Jetzt hatten wir uns gefreut, weil wir Hilfe angeboten bekommen. Und zwar vom Lebensgefährten von meinem Sohn. Hat uns angeboten, wir haben ein größeres Haus, er tut bei uns so kleine Tätigkeiten machen, mal Rasen mähen und so. Mhm. Und jetzt hat er die, währenddessen er hier war, bei uns Sparbücher geklaut. Und zwar vom Lebensgefährten meiner Oma. Und hat davon Geld abgehoben. Dreimal. Moment, vom Lebensgefährten deiner Oma? Ja, es da gibt, haben wir die Betreuung übernommen. Es gibt auch noch eine Oma? Die lebt nicht mehr. Ach so. Aber der Lebensgefährte, der ist eben jetzt 83 und im Altersheim. Ja. Und wir machen für ihn die ganzen schriftlichen Sachen. Und er hat die Unterlagen hier bei uns. Und da hat er die Sparbücher entwendet. Wir dreimal Geld abgehoben. Wir wurden vom Bankberater dann informiert. Hätten wir da jemanden hingeschickt. Wie viel Geld hat er denn abgehoben? Ja, fast 10.000 Euro. Wir reden? 9.700 Euro. Von dem Lebensgefährten deines Sohnes? Ja. Das heißt, dann muss... Nein. Meiner Oma. Nee, der das geklaut hat, meine ich. Also das ist der Lebensgefährte meines Sohnes, ja. So, davon reden wir. Das heißt, da muss ja doch auch ein enger Bezug da sein zwischen dir und dem Lebensgefährten. War das so? Ja, auch besonders, wenn wir über Probleme sprachen. Besonders, wenn und, über Probleme? Ja, weil er gibt an, er hat das Geld abgehoben für meinen Sohn, der auch unter einer schweren Krankheit leidet. Und zwar hat er extremen Waschzwang und mit seiner Körperbehaarung. Mann, was ist denn bei euch los in der Familie? Hat er furchtbar. Und die Krankheit ist eigentlich schon seit 10 Jahren. Er hat es mir aber erst kürzlich gesagt. Sag mal, wie lange ist denn dein Sohn mit seinem Freund schon zusammen? 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Und wie war bisher dein Verhältnis zu dem Lebensgefährten? Ja, ich war etwas vorsichtig. Mit dem. Vorsichtig. Er hat manchmal eine etwas barsche, direkte Art und die vertrage ich nicht so gut. Also, das war nicht so ganz toll, das wäre. Nicht so ganz toll, nein. Jetzt hat er Sparbücher geklaut, das ist ja ein schwerwiegendes Delikt. Ja. Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Moment, er gibt es aber zu, dass er es gemacht hat. Er hat es sofort zugegeben. Ich habe daraufhin, also nachdem mich der Bankberater angerufen hat, sofort meinen Sohn angerufen, habe ich gesagt, was. Geschildert, was da passiert ist, weil die ganze Familie wäre ja da in Verdacht geraten. Was sagt Nur er es so? Gab ein Beweisfoto. Der war dann nicht am Telefon, sondern der Lebensgefährte. Moment, es gab ein Beweisfoto? Ja, in der Bank. Ach so, okay. Zum Glück. Ja. Und der Lebensgefährte hat das sofort zugegeben. Ja, ich weiß. Was sagt denn dein Sohn dazu? Er kann sich's auch nicht vorstellen. Hör mal. Der Typ ist mit deinem Sohn, und dein Sohn ist mit dem Typ 15 Jahre zusammen. Ja. Dann kann er sich das nicht vorstellen, und dann hat es nicht gekracht in der Familie? Natürlich, er ist jetzt auch total misstrauisch. Aber er hat 10.000 Euro abgenommen, angeblich, um deinem Sohn zu helfen. Ja, angeblich. Ich kann das nicht richtig glauben. Leben, die leben wahrscheinlich auch zusammen in einer Wohnung. Die leben zusammen, ja. Nimmt denn jetzt dein Sohn dieses Geld an? Er musste es sofort der Bank zurückbringen. Aha, also von einem Sparbuch, das hat er zurückgebracht. Das zweite Sparbuch hat er erst noch verschwiegen. Und dann hat er es doch zugegeben. Das hat er hierher gebracht. Das zweite hier zu uns. Und auch das Geld. Und das müssen wir morgen bei der Bank abgeben. Das ist ja euer Geld. Also das Geld vom Lebensgefährten. Ach, von dem Lebensgefährten, natürlich. Ich meine, er ist 83, aber trotzdem ist es sein Geld. Aber es ist jetzt quasi alles Geld zurückgekommen wieder. Ja, aber trotzdem, wie soll man mit der Situation umgehen? Ich finde das schlimm. Ich weiß, weil, dass es sowas gibt, dass man für den Lebenspartner klaut, um ihm zu helfen oder um ihm zu imponieren, weil er erklärte uns verschiedene Versionen. Erst sagt er wollte uns einfach mal einen Denkzettel verpassen, wie einfach das geht, dass man Geld abhebt vom Sparkonto. Und dann hat er wieder diese Version mit meinem Sohn erzählt, der ja wirklich sehr krank ist. Ja. Schwer krank ist. Ich war auch heute beim Psychiater. Würde ihm denn überhaupt... Plötzlich so 10.000 Euro, würde das deinem Sohn helfen? Ja, für eine Laseroperation. Könntest du ihm ja auch geben? Ja. Oder ich weiß nicht, ob du das Geld hast. Oder zumindest könnte ich das Geld aufnehmen. Du könntest das Geld aufnehmen, ja. Bei der Bank. Aber ich meine, da müssen wir ja. Aber mein Sohn hat mich noch nie darauf angesprochen. Da müssen wir ja gar nicht uns unterhalten, dass das, ja, dass das alles nicht in Ordnung ist. Dass, ich habe auch Angst davor, also dass es zu extrem ist bei meinem Sohn mit der Haarentfernung, dass er da irgendwie Schäden an der Haut bekommt davon oder. Gut, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Wir reden ja, ja, über das Thema des Diebstahls, ja, und des Vertrauensbruchs. Des Vertrauens, und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich würde mich an einer Stelle sehr distanzieren von diesem Mann, wenn, ja, er sowas gemacht hat. Ohne Wenn und Aber. Hat er sich wenigstens entschuldigt? Ja, das schon. Naja, gut. Ich hoffe, dass wir ihm verzeihen. Und du musst aber sich jetzt ganz gut anstrengen, um das wieder gut zu machen. Und er sagt, er leidet auch schon seit Jahren mit der Situation von meinem Sohn. Der ist jetzt 35 und ist in Frührente, weil er sehr schwer erkrankt ist, eben mit dem Waschzwang auch. War er denn schon mal in einer Klinik? Er war schon mal in einer Klinik, in einer Tagesklinik, 3 Monate. Aber vielleicht sollte man das nochmal machen. Aber das ist, also ich war heute selbst beim Psychiater und er hat mich momentan auch irgendwie mit seiner Aussage da total erschreckt. Und hat gesagt, ihr Sohn ist schwerst erkrankt, dem kann man überhaupt nicht mehr helfen. Ja. Es muss doch irgendwo etwas geben. Das ist jetzt natürlich für mich ganz schwer, über deinen Sohn zu reden, ja, wo wir ihn ja gar nicht kennen, wo ich ihn gar nicht kenne. Irmgard, ich schlage mal vor, dass wir müssen das alles mal ein bisschen ordnen. Da ist dieser, ja, der Vertrauensbruch, da ist dein kranker Sohn, da, ja, ist auch noch die Trauer von damals, dass der Neffe sich umgebracht hat, genau, 2008. Wir werden uns jetzt mal wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen und im Hintergrund werden wir uns mit dir und euch ausführlicher beschäftigen, damit wir da etwas Struktur reinbekommen, ja, und euch ein paar kluge Ratschläge geben können. Das können wir jetzt nicht hier so auf dem Sender so ad hoc für die 3 Fälle machen. Ah, super. Dafür ist der Hintergrund und die Psychologen sind da, okay? Okay, vielen Dank. So machen wir es irgendwann. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen möchte ich mit außergewöhnlichen Menschen sprechen, die von sich selbst das auch sagen. Ich bin außergewöhnlich. Man kann ja in vielfältiger Weise außergewöhnlich sein. Man kann ein großes Talent haben. Man kann vielleicht sehr attraktiv sein. Man kann sehr reich sein. Man kann sehr intelligent sein und insofern außergewöhnlich. Ich möchte gerne mit euch sprechen auf die eine solche Beschreibung zutreffen. Ich würde auch gerne mit Leuten sprechen, die ein besonderes Talent haben, vielleicht ein großes künstlerisches Talent oder ein mediales Talent, und mit Leuten, die einfach außerhalb der Norm leben, die so diesen ganzen normalen Einheitsbrei, der uns so umgibt, den nicht mitmachen, sondern ein außergewöhnliches Leben führen. Und wenn ihr euch angesprochen fühlt, dann mailt. Ich bin sehr interessiert, mit euch zu sprechen und von eurer Außergewöhnlichkeit zu erfahren. Außergewöhnlich kann zum Beispiel auch ein sehr tiefgläubiger Mensch sein, der das ganze Leben und sein ganzes Denken in seinen Glauben hinein konzentriert hat und daher eben ein Leben außerhalb der Norm lebt. 0800 220 50 50. Morgen ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen zu dem Thema oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Birgit. Birgit ist 55. Guten Morgen, Birgit. Guten Morgen, Domian. Birgit, hallo. Um was geht's bei dir? Ja, am 26. April ist mein Mann an Krebs verstorben. Oh, das tut mir leid. Das ist ja noch ganz, ganz frisch. Ganz frisch, ja. Ja. Und ja, ich kämpfe so ein bisschen mit mir, weil ich habe ihn so, also erstmal, er wollte nicht ins Krankenhaus wieder oder was. Er hat gesagt, ich will zu Hause bleiben. Mhm. Obwohl er immer gesagt hat, also in 2 Wochen bin ich wieder auf den Füßen. Da gibt's nichts. Mhm. Also er wusste aber wohl um seinen Zustand im Grunde seines. Wie lange war er denn schon erkrankt gewesen? Also er festgestellt worden ist das im April 2014 und dann hat er noch eine ganze Zeit, ja, er hat wirklich gekämpft, also er ist noch Fahrrad gefahren und so, aber dann so das letzte halbe Jahr habe ich ihn dann auch wirklich voll gepflegt. Was für ein Krebs war das? Ösophaguskarzinom, also Speiseröhrenkrebs. Ah ja. Also er wog zuletzt noch 45 Kilo. Gab es Operationen, Chemotherapien? Ja, er hat, die haben einfach nur so einen Stent gesetzt, damit die Speiseröhre geweitet würde, damit er noch ein bisschen schlucken konnte. Ne? Ach, sonst konnte man gar nichts mehr machen? Nee. Also Bestrahlung haben die noch gemacht und Chemo, aber naja, dann haben die das irgendwann auch eingestellt. Hat er denn bis zum Schluss nicht mit dir über sein Ende sprechen können? Nein, er hat das immer so angedeutet. Also. Aber du wusstest schon irgendwann, dass es keine Rettung mehr gibt. Ich habe das, das hat man irgendwie gespürt. Mhm. Aber er war ja zuletzt auch, dass er gar nicht mehr das Bett verlassen konnte. Und hast du denn auch ganz offen mit einem Arzt gesprochen? Ja, doch. Wir hatten Palliativmediziner und die sind hier auch, und Schwestern, die hier immer kamen, wöchentlich. Ah ja, die dann zu Hause ambulant ihn betreut haben. Ja, genau. Und als er es dann wirklich, also eine Nacht vor seinem Tod, hat dann der Palliativmediziner auch gesagt, das ist wohl die letzte Lebensphase ihres Mannes. Und was mich so ein bisschen quält, ich habe also alles versucht, ihm, also wie er sich's hätte gewünscht, zu machen. Und ich musste ihm auch jeden Tag Morphium geben durch eine Magensonde. Und also den Abend vor seinem Tod ist dann noch der Palliativmediziner gekommen und hat ihm auch Morphium gespritzt, hat gesagt, das erleichtert die Atmung dann ein bisschen, weil er so ein bisschen schwer atmete. Und unsere Tochter war dann noch hier mit ihrem Freund und wir haben hier nachts gesessen und dann sagte sie auf einmal gegen Morgen, Papa atmet auf einmal so, man hört gar nichts mehr. Und dann bin ich zum Bett und ja, und dann sah man schon, dass es zu Ende ging. Und dann habe ich mir so Vorwürfe gemacht, ich habe die Krankenschwester nachher noch gefragt, habe ich dem jetzt zu viel Morphium gegeben, habe ich den jetzt umgebracht? Also ich hatte echt Angst, weil ich dem noch die letzte Dose, also ich musste das ja also 12 Stunden müssen immer dazwischen sein. Ja. Und ich habe ihnen dann noch was das gegeben, was die mir auch gesagt haben. Du hast auch die Dosis gegeben. Ja, natürlich. Nichts mehr und nichts weniger. Aber ich habe dann gedacht, aber was habe ich jetzt gemacht? Aber das denkst du heute hoffentlich nicht mehr. Ja, die haben ja alle gesagt, ich habe alles richtig gemacht. Aber trotzdem, ich weiß nicht, sagen die das, um mich zu beruhigen oder... Ich bin immer noch so im Das glaube ich nicht. Du weißt es doch am besten, wenn du dich genau daran gehalten... Doch, ich habe mich daran gehalten, so, um Gottes Willen, ja. Dann ist es doch klar. Aber ich habe dann gedacht, ach, der Arzt hat ihm doch abends vorher noch außer der Reihe was gegeben. Birgit, ich will dir mal was sagen. Dein Mann hatte ein ganz schweres Leiden. Das habe ich schon verstanden, wie du es mir gerade gesagt hast. Der Palliativmediziner hat schon gesagt, das ist jetzt die letzte Lebensstation, letzte Lebensphase. Das heißt, das sind erfahrene Leute, die sehen das schon so. Nehmen wir nur mal an, er hätte ein Tick zu viel Morphium gegeben. Und dein Mann wäre dadurch vielleicht einen halben Tag früher eingeschlafen. Dann wäre es ja auch nicht schlimm. Nee, dann wäre es trotzdem eine Erlösung. Dann wäre es trotzdem eine Erlösung. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Mediziner sich so streng an die Regeln halten, dass das alles ganz normal gelaufen ist. Also, du weißt es am allerbesten, dass du dir da gar keinen Vorwurf machen musst. Ich glaube, man denkt einfach so, weil man auch im Schock ist. Und man denkt dann alles Mögliche. Und das ist ja eine Ausnahmesituation, die du da miterlebt hast. Ja. Immerhin war deine Tochter dabei. Das war ja schon mal ganz gut. Was habt ihr dann gemacht, nachdem ihr gemerkt habt, dass er nicht mehr atmet? Ja, wir haben ihm die Hand gehalten, wo ich schon merkte, dass diese Schnappatmung kam. Und dann war es ja auch schon so spät, da wollte diese Palliativschwester kommen. Und dann haben wir ihn gewaschen und schön fertig gemacht. Und dann ist er noch bis nachmittags, also das war dann sonntags morgens und nachmittags um 17 Uhr, unser Sohn musste noch kommen aus Berlin. Da haben wir ihn noch schön fertig gemacht und haben ihn liegen lassen, schöne Kerze angemacht, einen Tisch bereitgestellt mit so Kerze, Bildchen und was weiß ich. Und dann haben die Kinder noch ganz toll Abschied genommen und meine Mutter, die noch lebt, und seine Eltern, die noch leben. Mhm. Also es war wirklich ein ganz friedlicher Abschied. Dann habt ihr es doch wirklich alles sehr richtig und sehr schön gemacht. Ich finde auch gut, dass ihr ihn den ganzen Tag dann noch in der Wohnung behalten habt. Wann kam denn das Beerdigungsinstitut? Also ich habe den, als mein Mann verstorben ist, habe ich den morgens um 8, sonntags morgens angerufen und dann habe ich ihm gesagt, dass unser Sohn noch unterwegs ist und da sagte er, wissen Sie was, ich komme um 17 Uhr und hole den Leichnam ab, ganz in Ruhe, nehmen Sie Abschied, es ist alles in Ordnung. Mhm. Und so war es dann auch. So war es dann auch, ja. Also wie du mir das schilderst, Birgit, war das alles richtig, was ihr gemacht habt? Alles? Ja, aber wenn ich so manchmal allein bin, dann denke ich... Oh. Ja, guck mal, das ist ja nicht mal, es ist ja nicht mal 4 Wochen her. Nee. Insofern ist das, glaube ich, auch völlig normal, dass man die verrücktesten Gedanken hat nach so einer Trauer. Schocksituation. Wie war denn für dich die Beerdigung? Eigentlich, ja, meine Freundin sagte so, jetzt ist da noch so viel Zeit zwischen, wo er dann abgeholt wurde und der Beerdigung, weil das immer verschoben wurde. Die Erdbestattungen gehen ja vor. Mhm. Und wir sind ja so ein ganz kleines Dorf in Norddeutschland. Mhm. Und aber ich fand das gar nicht so schlimm. Also es war eigentlich, und die Beerdigung auch, das war so würdevoll, so toll. Und der Diakon, der hat so eine tolle Rede gehalten auf meinen Mann. Der kannte ihn auch von Kindheit an. Die sind alle in einem Ort aufgewachsen. Das ist immer gut, wenn jemand dann spricht, der auch den Verstorbenen kannte. Ja. Ja, dann ist das persönlicher und herzlicher. Also es war, wenn man von bei einer Beerdigung von schön sprechen kann. Mhm. Aber auch das finde ich auch tröstlich, dass du das so erzählst. Es ist alles natürlich ganz traurig, du hast deinen Mann verloren, aber man hätte es gar nicht besser jetzt sich denken können. Auch der Abschied, die Beerdigung, wie du es gerade geschildert hast, die Ansprache des Diakons und so weiter. Jetzt ist halt die Zeit des Trauerns und das ist halt eine harte Zeit. Ja. Hast du Menschen, mit denen du sprechen kannst? Ich habe jetzt auch, das finde ich so ganz toll. Ich wohne in so einem Vierfamilienhaus und hier sind Leute eingezogen. Er ist Australier und sie Deutsche. Mhm. Und die haben dann sofort, als sie wussten, dass er krank war, haben die uns besucht. Mhm. Und immer meinen Mann auch besucht. Und jetzt sind wir so richtig tolle Nachbarn geworden. Super. Das heißt, du kannst dich mit denen öfters treffen und man spricht dann auch über die Trauer. Kannst du mit den Leuten auch über deine Trauer reden? Ja. Perfekt. Ganz toll. Ganz tolle Menschen. Hast du ein Glück gehabt? Ja. Und du hast deine Kinder? Ich habe was verloren und ich habe doch was wiedergefunden. Ja. Ich finde, das klingt tröstlich alles, Birgit. Ja. Und ich wünsche dir wirklich, dass du jetzt durch die nächste Zeit gut durchkommst. Aber du bist ganz gut eingebettet, das habe ich schon gehört. Ich glaube, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, um nochmal auf deine Grundfrage zurückzukommen. Du hast da nichts falsch gemacht. Ja. In der entsprechenden Nacht oder vorher. Ich biete dir an, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir redet. Ja. Wenn du das möchtest. Gerne. Sehr gerne. Dann legst du bitte auf, Birgit, und die Sabine ruft dich gleich an. Und ich finde deine Sendung ganz toll und ich verfolge die immer. Und mach weiter so. Ach ja, du machst ja nicht mehr lang. Naja, doch, ist ja noch eine Weile. Ja. Liebe Birgit, alles Gute wünsche ich dir. Du Danke, legst auf, wir melden uns. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ein Ritual, was sich häuft in letzter Zeit. Die Tür geht auf. Der Redakteur Christian Wunderlich kommt und er bringt Post. Ist ja fast wie bei Böhmermann. Aber du bist nicht der Beefträger. Nein, ich bin der Beefträger. Bei mir sind richtige E-Mails. Richtige E-Mails, sehr gut. Ja, da würde ich mal die richtigen E-Mails vorlesen, die ich hier bekommen habe. Jens schreibt zur gestrigen Anruferin Sarah, die eine Affäre mit einem jüngeren Mann hatte. Hallo Domian, du warst ja voll des Lobes und überschwänglich, als die Anruferin von ihrem jungen Lover erzählt hat. Als sie meinte, dass ihr Mann noch lange im Krankenhaus bleiben muss, war ihr das sogar recht und sie hat gelacht. Und du hast sie ermutigt, so weiterzumachen. Unglaublich. Hättest du das auch zu einem 60-jährigen Mann gesagt, der die gleiche Geschichte erzählt hat, hätte? Die Frau könnte auch heute noch ihrem Mann alles beichten. Das wäre wenigstens ehrlich. Du, Domja, meintest, nur der junge Mann müsste das schlechte Gewissen haben, da er fremd geht. Aber das tut die Frau genauso. Und wenn es in der Beziehung nicht mehr läuft, muss man sich eben trennen. Lieber Jens, ja, ja, das ist natürlich alles sehr gut gesagt. Trennen war jetzt sehr schwer, weil der Mann krank war. Und vor allen Dingen dem jetzt so kranken Mann diese Wahrheit auch noch ins Gesicht zu schmeißen. Also ich weiß nicht, ich fand das eigentlich relativ okay so. Sagen wir es mal relativ. Hier ist Katrin. Katrin schreibt zum heutigen ersten Anrufer zu Ozan. Ich selber wollte letztes Jahr heiraten und habe 4 Wochen vor der Hochzeit erfahren, dass mich mein Verlobter betrügt. Auch er wollte mich trotzdem heiraten, obwohl er eine Affäre hatte. Ich bin froh, es vor der Hochzeit erfahren zu haben, mich getrennt zu haben, und egal wie es die erste Zeit wehgetan hat, heute geht es mir richtig gut. Deswegen möchte ich auch nochmal appellieren, dass er es seiner Freundin so schnell wie möglich sagt. Sie selber kann dann entscheiden, was sie macht. Gruß, Katrin. Kurze Mail-Rückblick auf unsere Sendung gestern und auf heute, und weiter geht es mit dem Rüdiger, und Rüdiger ist 59. Hallo Rüdiger. Grüß dich, Domian. Hallo Rüdiger. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, ich muss erstmal vorweg sagen, meine Mutter hat mir diese Sendung empfohlen. Ich bin gebürtig aus Westfalen, bin aber mittlerweile seit 40 Jahren in Hessen, und es hat mich sehr interessiert. Bei mir geht's um dasselbe Problem, was die Vorgängerin hatte, nur bei mir ist meine Frau gestorben. Genauso an Krebs, am Lungenkarzinom. Rüdiger, kleine Bitte. Du hast, glaube ich, den Ton vom Fernseher oder Radio noch an. Kann das sein? Den bitte ich nur dich. Nicht mehr. Ja, das ist gut. Wann ist deine Frau verstorben, Rüdiger? Am 29.06.2014. 2014, voriges Jahr. Mhm. Mhm. Das ist jetzt fast bald ein Jahr her. Das ist genau fast bald ein Jahr her, ja, genau. Wie geht es dir heute? Sehr schlecht. Es ist alles anders geworden. Man ist alleine. Man wird mit Aufgaben bewältigt, die man vorher nicht gemacht hat, die man vielleicht auch hinzugelernt hat. Gut, ich meine, das Einzige, was gut war, ich kann kochen, und das haben wir immer zusammen gemacht. Aber es ist alles irgendwo anders geworden. Also um Wäsche brauchte ich mich nicht zu kümmern. Das muss ich natürlich jetzt logischerweise machen und die Wohnung in Ordnung halten. Das musste ich in diesem Sinne auch nicht. Wir haben uns zwar immer ziemlich viel geteilt. Meine Frau war Zahnarzthelferin, also auch wirklich sehr steril eingestellt. Und das kann ich in diesem Sinne natürlich, wenn sie heute wieder runterkehren, dann würde ich sagen, du bist eine alte Sau, sage ich mal jetzt ganz deutlich. So schlimm ist es allerdings nicht. Aber es war einfach... Es war einfach nur grausam. Von der ersten Diagnose Wann, zu dem Zeitpunkt. Wann kam die Diagnose? Sie ist 14. Im September 2013. Ah ja. Da war also gar nicht mehr so viel Zeit. Nee. Es war einfach nach den ersten Chemos, war es eigentlich für mich ein recht gutes Ergebnis. Ich bin vom Beruf Mauermeister und ich habe das in Prozenten ausgedrückt, was da eigentlich von weggegangen ist, aber es war nicht so die Situation, dass man sagen konnte, dass meine Analyse stimmte. Das hat der Arzt war immer sehr ehrlich, und er hat gesagt, nee, das kann man nicht sagen nach 3 Chemos. Sie hatte Chemotherapie und ist auch eine gab es Operationen auch? Nee, war nicht operationsmöglich, nein, war nicht operativ. War sie lange im Krankenhaus? Verhältnismäßig im Anfang, nachdem die CTs und MRTs alle durch waren, ging es eigentlich nur immer zur Chemo. Das war im Anfang sehr lange, nachher ging das sehr schnell, sie hat dann Port bekommen. Mhm. Das kann ich so eigentlich nicht sagen, aber dann ging alles eigentlich ganz schrecklich weiter. Dann und in der letzten Zeit, hast du dich um sie gekümmert, in den letzten Wochen und Monaten? Ich hatte noch das letztendliche Glück, sie 6 Wochen noch zu Hause zu pflegen, ja. Ja. Und ich noch mit allem, was da war, also was man da alles bereitstellen musste. Aber die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte ist einfach die, dass man einfach, wo sie, sie war vorher noch in der Reha, bevor sie dann nach Hause kam, dass man einfach keine Sachen kriegt, bevor sie nicht aus der Reha entlassen ist. Und das fand ich so ganz fürchterlich. Wie meinst du, welche Sachen kriegt? Ich brauchte das Pflegebett, ich brauchte das Sauerstoff. Ach so, so ist alles, ja, ich verstehe. Die kriegst du nur, wenn sie wirklich entlassen ist. Und da ich nun den Chef von unserer Einheit hier kenne, habe ich das also vorher gekriegt, ohne dass ich das mir habe verschreiben lassen müssen. Wie war denn das ganz? Ja. Bitte erzähl. Nee, ich wollte fragen, ja, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schlimm, wenn man in der Situation ist und dann auch noch solche Sachen organisieren muss. Das ist ja ganz schrecklich. Wie war denn Ihr Zustand in den letzten Wochen? Also der Zustand in den letzten Wochen, wie soll ich den beschreiben? Der Zustand war eigentlich für sie auf dem Weg der Besserung, das kannst du wahrscheinlich gar nicht verstehen, weil sie ihre Perücke nicht mehr brauchte und wirklich ihre Haare wieder kamen. Mhm. Und die eigentlich auch schon wieder, völlig waren sie nicht, aber zumindest traute sie sich da wieder ohne Perücke. Hier aber das war natürlich ein trügerisches Bessergehen. Hast du das wirklich als Bessergehen erhofft? Nein. Nein. Hat sie es erhofft, dass es nochmal bergauf geht? Ja. Das heißt, bis zum Schluss. Das heißt, ihr war gar nicht klar, in welcher finalen Phase sie lebte? Ich würde mal sagen, nein. Hm. Das heißt, ihr habt dann nie über das Ende gesprochen? Doch, wir waren auch in der Palliativmedizin, das ist sehr hart. Wenn man dieses Gespräch mitmacht, da wird gleich richtig gefragt, also richtig deutlich gefragt. Hm. Wie sieht es aus? Lebensverlängernde Maßnahmen, was wollen Sie alles? Was wollen wir machen, wenn Sie das und das kriegen, wenn das und das passiert? Wollen Sie künstlich ernährt werden? Da waren wir beide natürlich erstmal, Entschuldigung, richtig fertig. Mhm. Also richtig fertig, also. Aber dann hat sie es ja wahrscheinlich schon auch, ja, sie hat es schon verstanden und hat vielleicht sich nicht dazu geäußert. Tief in ihr wird sie es gespürt haben, dass es zu Ende geht wahrscheinlich. Sie wollte bis zum Schluss leben. Hm. Wie alt ist deine Frau geworden, Rüdiger? 54. 54. Hm. Sie ist dann auch zu Hause gestorben? Nein, sie ist im Krankenhaus gestorben. Ich bin 5 Minuten zu spät gekommen. Ich war den Samstag 16 Stunden im Krankenhaus und bin am Sonntag 5 Minuten zu spät gekommen. Hm. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war, da sollte man sich immer auch als der Pflegende, wir hatten auch natürlich eine Pflege hier, sonst hätte ich das gar nicht alleine gestemmt, sollte man sich immer auch versuchen, für sich selbst gewisse Freiräume zu schaffen, sonst schafft man das nicht. Ja, ja. Wie war das für dich, als du dann ins Krankenhaus kamst und deine Frau vor 5 Minuten verstorben war? Tot, schlimm. Ich war fertig. Total fertig. Machst du dir Vorwürfe? Obwohl ich wusste, es wird passieren, ne? Hm. Machst du dir Vorwürfe, dass du zu spät gekommen bist? Ja. Hm. Absolut. Absolute Vorwürfe, dass ich in der Sekunde nicht da war, ihr die Hand zu halten und. War sie denn noch bei Bewusstsein? Nein, wo ich kam nicht mehr. Ja, als du kamst nicht mehr, aber so die Stunden davor, weißt du das? Ja, da war sie bei Bewusstsein, ja, natürlich. Sie wollte nur nicht einschlafen, sie hatte Angst vor dem Einschlafen, weil sie gesagt hat, wenn ich einschlafe, ich wache nicht mehr auf. Mhm. Das hat sie wohl schon gesagt. Mhm. Also das ist eine gewisse Angst, hatte sie in sich, aber sie wollte mit aller Macht nicht sterben. Vielleicht wusste sie wirklich irgendetwas, was ich jetzt vielleicht gar nicht so richtig bedenke, wo ich sage, ich weiß es nicht, man wird dann auch blind irgendwo in der ganzen Geschichte, weil man es irgendwo nicht mehr richtig einschätzen kann. Wir haben einen Jack Russell Terrier und der hat sie dann nur noch bewacht. Mhm. Da war nichts mehr zu wollen. Jetzt ist meine Sendung gleich vorbei, du hörst die Musik im Hintergrund. Ja, höre ich. Ich möchte, dass wir noch ausführlicher mit dir sprechen, deswegen bitte ich dich aufzulegen und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden. Okay? Okay. Dann legst du auf und wir melden uns gleich. Alles gleich, tschüss. Danke dir. Ja, alles Gute, ja. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht war Dennis Eickmeier. Und nochmal ein Hinweis auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt, ich bin außergewöhnlich und ich möchte morgen gerne mit ganz außergewöhnlichen Menschen reden, die das von sich sagen, dass sie einfach ungewöhnliche Erscheinungen sind und ungewöhnlich leben. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis morgen. Gute Nacht. Tschüss.